D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Man muss es sagen, es ist einfach so Extremes. Extreme Meinungen gehen einfach furchtbar und erschreckend gut im Netz. Also wenn man sich die Social-Media-Debatten zu Hashtag KölnHBF anschaut, Twitter und Facebook lieferten da in den letzten 2 Wochen tatsächlich, die liefen über, ja, mit Gerüchten, mit Beschuldigungen, mit voreiligen Schlussfolgerungen, mit falschen Videos, mit komischen Fotos, und sie tun es auch immer noch. Und deshalb wollen wir heute hier bei uns, bei D-Radio Wissen, mal eine Zwischenbilanz ziehen. Wir fragen uns, wie die Debatte eigentlich verlaufen ist und vor allem, inwiefern eigentlich soziale Netzwerke extreme Meinungen und extreme Positionen, naja, regelrecht befördern oder vielleicht auch nicht zu sehr. Martina Schulte hat sich das für uns netterweise genauer angeschaut und hat eine Analyse gewagt. Du hast ja in den letzten 2 Wochen ziemlich viel zu Hashtag KölnHBF recherchiert. Was ist dein persönliches Fazit aus diesen Recherchen? Also da es gleich um 3 Social-Media-Reizthemen ging, Migration, Islam und dann noch die Sexismus-Diskussion obendrauf, gab es natürlich unheimlich viel Sprengstoff. Und es standen sich in dieser Debatte vereinfacht ausgedrückt 2 Lager gegenüber. Also einmal die linken, liberalen, linksextremen Stimmen, die sagen, Einwanderung, auch die von Muslimen, ist okay. Kommen wir mit klar, man kann von Köln auch nicht auf alle anderen Einwanderer schließen. Mhm. Auf der anderen Seite stehen dann die konservativen Rechten bis hin zu Rechtsextremen, die sagen, nee, die Menschen, die wir uns da reinholen, die passen nicht zu uns und die müssen weg. Die einen twittern halt eben No Pegida und die anderen twittern Abmerkeln. Und mein Eindruck, beide Lager sind jetzt nicht in erster Linie bei Facebook oder Twitter, um miteinander zu reden oder sich gegenseitig zuzuhören, sondern es geht darum, seine Meinung zu sagen und diese Meinung natürlich möglichst auch von anderen bestätigt zu bekommen. Und wehe nicht, ne? Die Social-Media-Forschung spricht von Echo-Chambers, sogenannten Resonanzräumen in diesem Zusammenhang. Also die sozialen Netzwerke sind die Resonanzräume für diese Meinung, oder wie meinst du das? Erklär das mal. Also jemand aus dem rechten Lager postet zum Beispiel, die Vorfälle von Köln haben was mit dem Islam zu tun. Mhm. Und das führt dann dazu, dass andere, die das auch denken, das wiederholen. Und die machen das dann so lange, bis sich im rechten Lager quasi alle, bis alle der Meinung sind, dass das die Wahrheit ist. Die Linken wiederum tun das Gleiche in ihren Resonanzräumen mit einer anderen Theorie. Und dabei kommen dann 2 verschiedene Wahrheiten über das gleiche Ereignis raus. Was die Forschung jetzt rausgefunden hat über solche Resonanzraumdebatten ist, und das konnte man auch bei Köln Hauptbahnhof super beobachten, ist, dass extreme Meinungen sich stärker in Social Media verbreiten als die moderaten Stimmen. Du hast dir das ja genauer angeschaut. Also wie war das mit der Verbreitung der extremen Meinung zum Hashtag Köln Hauptbahnhof? Also ich habe mir mal die 10 am meisten bei Social Media geteilten News-Meinungsstücke seit dem 01.01. angeschaut. Und die Zahlen stammen vom Dienst 10.000 Fleisch. Und es fällt sofort auf, dass der mit Abstand am meisten geteilte Text der Focus-Online-Text der erzkonservativen Publizistin Birgit Kelle ist. Darin fragt sie sich, wo angesichts von Köln Hauptbahnhof der Aufschrei der Linken und der Feministinnen bleibt. Der Text kommt mit Cross-Posts zusammen auf 145.000 Social-Media-Shares. Mhm. Auf Platz 2 und 3 stehen Stücke aus rechtspopulistischen Blogs. Auf Platz 2, weil der Staat versagt, in Deutschland formieren sich erste Bürgerwehren. Und auf Platz 3 ein Stück der rechtspopulistischen Seite Denken macht frei. Schlagzeile, Polizist berichtet, was die Frauen dort erlebt hat, waren Vergewaltigung. Mhm. Das ist schon krass, aber noch krasser sind die Share-Zahlen bei manchen Videos. Zum Beispiel das, wie ich finde, in Teilen rassistische Video des Journalisten Klaus Strunz im Sat.1 Frühstücksfernsehen zur Schande von Köln. In diesem Video erklärt er uns, wie der muslimische Mann so tickt, und er redet dann auch so einen Kampf der Kulturen auf unseren Straßen herbei, den wir, wo man sich auch fragt, wer ist eigentlich wir, wenn wir nicht aufpassen, verlieren. Das Ding hat bis heute 10 Millionen Views bei Facebook und 250.000 Shares. Krass, 10 Millionen. Ja. Wahnsinn. Also wir halten fest, es sind extreme Positionen, emotionale Positionen natürlich auch, die in den Netzwerken besonders geteilt wurden. Nicht das Moderate, nicht das Differenzierte. Ja. Das bedeutet dann für uns, also ich meine, das Fazit muss man ja ziehen, was bedeutet das, wenn das Extreme eher geteilt wird? Für uns, für die Gesellschaft, für die Meinungsbildung. Wie siehst du das? Also vielleicht befördern ja die Algorithmen der Social Networks, wie der Historiker Stephen Johnson gerade im Guardian geschrieben hat, so eine Kultur der extremen Meinung einfach zu sehr. Er fragt sich nämlich gerade, ob das eigentlich eine gute Idee ist, dass wir solch wichtigen gesellschaftlichen Debatten Algorithmen von privaten Unternehmen anvertrauen. Denn denen geht es ja nicht darum, so eine Debatte jetzt möglichst sinnvoll und strukturiert irgendwie zu steuern, sondern Facebook und Twitter geht es ja um möglichst viele Klicks und Likes. Es geht ihnen um User Engagement. Und User Engagement ist halt auch das Liken eines extremen einem Text natürlich, ne? Und das heißt, dieses User-Engagement hilft den Networks, möglichst viele Anzeigen möglichst teuer zu verkaufen. Und wenn du dir das jetzt halt anschaust, ist es halt eben so, dass eben nicht nur Steven Johnson, auch viele andere Beobachter sich Sorgen machen, dass solche aufgeheizten Debatten in Social Networks natürlich dann auch mittelfristig der Demokratie schaden, weil da natürlich auch extreme Politiker hochkommen, möglicherweise. Und die Tatsache, dass die schneller geliked werden als andere oder geteilt, liegt natürlich daran, dass extrem immer einfacher zu verstehen ist als moderat und differenziert. Das kommt auch noch dazu. Ja. Vielen Dank, Martina Schulte, mit einem Zwischenfazit zu dem, was in den sozialen Netzwerken passiert ist, seit den Vorfällen in der Silvesternacht, unter anderem in Köln. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?